Der Tag der Abreise kam und Mrs. Gardiner benutzte eine Stunde des Alleinseins mit Eliza, um sie auf die ihr bevorstehende Gefahr aufmerksam zu machen. Sie lobte Wickhams Charakter, fand es begreiflich, dass er ein junges Gemüt zu beschäftigen imstande sei, warnte jedoch, ein solches Gefühl nicht überhand nehmen zu lassen, indem der gänzliche Mangel des Vermögens von seiner wie von ihrer Seite eine Verbindung unmöglich machte. »Ich baue auf deinen Verstand«, fuhr sie fort, »und hoffe, dass Herz und Fantasie ihm nicht allzu sehr entgegenhandeln mögen. Dies erwartet auch dein Vater. Es ist ein ernster Punkt, und du wirst seine Erwartungen doch gewiss nicht täuschen wollen.« »Liebste Tante, Sie behandeln die Sache so wichtig, dass ich fast selbst ernst dabei werde. Dich so zu stimmen, ist auch meine Absicht. Wohlan, ich bin jetzt so ernsthaft wie Vetter Collins in dem wichtigen Augenblick, als er um mich anhielt, und gelobe in dieser Stimmung über mich und Mr. Wickham zu wachen. Er soll sich nicht in mich verlieben, wenn ich es verhindern kann.« »Elizabeth, das ist noch nicht der rechte Ton. Verzeihen Sie, wenn es nicht so schnell gelingen will, aber nun bin ich wirklich ernsthaft und versichere, dass ich Mr. Wickham noch nicht liebe, obgleich ich eingestehen muss, dass er der angenehmste, liebenswürdigste Mann ist, den ich bis jetzt kennengelernt. Und wenn er sich wirklich zu mir gezogen fühlen sollte, möchte ich lieber wünschen, dass wir uns nie gesehen. Oh, über den abscheulichen Mr. Darcy! Wieso ganz anders könnte manches sein? Meines Vaters gute Meinung von meinem Verstand ehrt und freut mich, und ich werde alles tun, sie zu erhalten. Übrigens ist Mr. Wickham sein wie der ganzen Familie Liebling, und die Aufgabe, ihn mit gleichgültigen Augen zu betrachten, deshalb nicht ganz leicht. Jedoch verspreche ich zu Ihrer Beruhigung, alles zu tun, was in meinen Kräften steht. Da aber die tägliche Erfahrung lehrt, dass ein paar junge, auf dem Wege der Liebe begriffenen Leute sich selten durch den Mangel irdischer Güter abhalten lassen, in ein näheres Verhältnis zu treten, so würde es Anmaßung von mir sein, mich weiser und stärker als meine Nebenmenschen dünken zu wollen. Deshalb kann ich nichts unbedingt versprechen und nur versichern, dass ich mich nicht übereilen und mich nicht zu früh für den erwählten Gegenstand halten will. Mehr können Sie nicht verlangen. Es möchte vielleicht ratsam sein, ihn nicht zum öfteren Kommen aufzufordern, die Mutter wenigstens nicht daran zu erinnern, ihn einzuladen. »Wie ich es gestern getan«, entgegnete Elizabeth lächelnd. »Sie mögen wohl recht haben, liebste Tante, und es soll auch nicht wieder geschehen. Übrigens muss ich bemerken, dass er früher nie so oft hier gewesen und dass die wiederholten Einladungen nur ihretwegen erfolgt sind. Sie kennen ja der Mutter Begriffe von guter Unterhaltung ihrer Gäste, und so glaubte sie sich ihnen hierdurch gefällig zu bezeigen. Doch genug. Ich gebe Ihnen mein Wort, mich möglichst vernünftig und weise zu benehmen, und so werden Sie hoffentlich beruhigt sein.« Mrs. Gardiner fühlte sich durch diese Versicherungen befriedigt, und beide Teile trennten sich gegenseitig zufrieden miteinander. Mr. Collins kehrte gleich nach Gardiners und Janes Abreise nach Hertfordshire zurück. Da er aber dieses Mal den Aufenthalt in Lucas Lodge vorgezogen, verursachte sein Besuch der Bennetschen Familie keine große Unbequemlichkeit. Der Tag seiner Verbindung rückte heran, und Mrs. Bennet war doch endlich so weit gediehen, die Sache als unvermeidlich zu betrachten und dem Brautpaar, wenngleich nicht mit der besten Art, doch leidlich höflich alles mögliche Glück zu wünschen. Als aber Miss Lucas am Tage vor der Hochzeit nach Longbourn kam, Abschied von der Familie zu nehmen, hielt die mühsam errungene Fassung nicht länger aus, und Elizabeth musste ihrer Mutter kaltes, unfreundliches Benehmen durch verdoppelte Herzlichkeit wieder gutzumachen suchen. Der Gedanke einer längeren Trennung von ihrer Jugendgefährtin ergriff sie mächtig, und wenn Charlotte ihrem Herzen auch nicht mehr so nahe stand wie sonst, fühlte sie den Verlust doch schmerzlich. In dieser weichen Stimmung konnte sie ihr daher auch nicht die Bitte, sie im März, wenn Vater und Mutter nach Hunsford kämen, zu besuchen, abschlagen, so wenig Freude sie sich auch von diesem Aufenthalt versprach. Gleich nach vollzogener Trauung reisten Braut und Bräutigam ab, und Mrs. Bennet genoss nun wenigstens insofern Ruhe, dass sie die verhassten Gegenstände nicht mehr in ihrer Nähe zu dulden brauchte. Die ersteren Briefe von Mrs. Collins an Eliza wurden von der Bennetschen Familie mit großer Ungeduld erwartet. Man wünschte zu erfahren, wie sie sich über ihre neue Heimat aussprechen, wie ihr Lady Catherine gefallen und was sie über ihr eheliches Glück sagen würde. Charlottes Äußerungen entsprachen Elizas Erwartungen in jeder Hinsicht. Sie schrieb sehr heiter, schien alles so gefunden zu haben, wie sie gehofft, und pries ihr Los glücklich. Haus, Garten, Einrichtung, Nachbarschaft, Wege, kurz alles entsprach ihren Wünschen. Und Lady Catherines Aufnahme war äußerst freundlich und huldreich gewesen. Ihre Beschreibung von Hunsford und Rosings lieferte mit schwächeren Farben dasselbe Bild, was Collins mit den lebhaftesten ausgemalt hatte. Jane hatte ihre glückliche Ankunft in London mit wenigen Worten gemeldet, und Elizabeth sah ihrem nächsten Brief mit ungeduldiger Erwartung entgegen. Endlich kam er und berichtete, dass sie eine ganze Woche in der Stadt gewesen, ohne Caroline zu sehen oder von ihr zu hören, welchen Umstand sie sich nur dadurch zu erklären vermochte, dass ihr letzter, von Longbourn geschriebener Brief verloren gegangen sein musste. »Meine Tante«, so fuhr sie fort, »hat morgen ein Geschäft in diesem Teil der Stadt, und so werde ich die Gelegenheit benutzen, meinen Besuch in Grosvenor Street zu machen.« Nachdem sie von dort zurückgekehrt, schloss sie ihren Brief. »Ich fand Caroline nicht recht heiter, doch freute sie sich, mich wiederzusehen, und machte mir Vorwürfe, ihr nicht vorher Nachricht von meiner Ankunft in London gegeben zu haben. So hatte ich also doch recht, dass mein Brief verloren gegangen war. Auf meine Fragen nach ihrem Bruder erfuhr ich, dass er sehr wohl sei und fast beständig in Darcys Gesellschaft, so dass sie ihn selten zu sehen bekäme. Miss Darcy wurde zum Mittagessen erwartet, und da Caroline und Mrs. Hurst im Begriff standen auszugehen, kürzte ich meinen Besuch sehr ab. Ich hoffe nun, die Damen bald bei mir zu sehen.« Elizabeth schüttelte den Kopf beim Lesen dieses Briefs. Sein Inhalt bestärkte sie in ihrem Glauben, dass nur ein glücklicher Zufall Bingley ihrer Schwester Anwesenheit in London verraten könne. 4 Wochen verstrichen, ohne dass Jane ihn oder seine Schwestern gesehen. Sie suchte sich selbst zu überreden, dass sie sich durch diese Vernachlässigung nicht gekränkt fühlte, konnte aber doch nicht länger in ihrer Verblendung über Miss Bingleys Unhöflichkeit verharren. Nachdem sie 14 Tage lang jeden Morgen in Erwartung des Besuchs zu Hause geblieben und jeden Abend eine neue Entschuldigung für das Ausbleiben desselben erfunden, stellte sich Miss Bingley endlich ein. Aber die Kürze dieser Visite und noch mehr die sichtbare Veränderung in Carolines Benehmen benahmen Jane jeden noch übrig gebliebenen Zweifel. Sie schrieb an Eliza: »Caroline erwiderte meinen Besuch nicht eher als gestern, und in dieser langen Zwischenzeit hörte ich kein Wort, erhielt ich keine Zeile von ihr. Dass sie auch jetzt nur aus Pflichtgefühl und nicht aus freier Wahl zu mir kam, sprach sich deutlich genug aus. Sie machte eine leichte Entschuldigung, nicht früher gekommen zu sein, sagte aber nicht, dass sie mich öfter zu sehen wünschte, und erschien mir im Ganzen so verändert, dass ich fest beschloss, diesen Umgang ganz aufzugeben. Ich bedaure und tadle sie zugleich. Es war offenbar Unrecht von ihr, mich so auszuzeichnen, wie sie es getan, mir mit so vieler Freundlichkeit und Liebe entgegenzukommen. Und doch muss ich sie auch bedauern, weil sie ihr Unrecht gewiss später erkennen wird. Es geschieht alles nur aus Angst für ihren Bruder, und wenn wir diese Angst auch als völlig grundlos erkennen, müssen wir sie doch in der liebenden Schwester verzeihlich finden. Er weiß, dass ich hier bin, so muss ich wenigstens aus ihren Äußerungen schließen, und hat dennoch keinen Versuch gemacht, mich aufzusuchen. Caroline ist bemüht, sich und mich fortwährend von ihres Bruders aufkeimender Liebe zu Miss Darcy zu überzeugen und erwähnt ihrer häufig in dieser Beziehung. Zu welchem Zweck? Ich kann ihn nicht ergründen. Fürchtete ich mich nicht zu streng zu urteilen, so möchte ich fast sagen, dass aus diesem allen eine gewisse Absichtlichkeit, ein gewisses zweideutiges Wesen spricht. Doch will ich jeden schmerzlichen Gedanken zu verbannen suchen und nur an das denken, was mich beglückt, an deine aufopfernde, treue Schwesterliebe, meine teuerste Lizzie, und an die stets gleichbleibende Güte meines Onkels und meiner Tante. Lass bald von dir hören. Miss Bingley erwähnte beiläufig, dass ihr Bruder schwerlich wieder nach Netherfield zurückkehren und wahrscheinlich die Pachtung ganz aufgeben würde. Sprich lieber hiervon nicht gegen die Mutter. Es freut mich, dass die Nachrichten von unseren Freunden aus Hunsford gut lauten. Ich rate dir sehr, Charlottes Einladung zu folgen und Sir William zu begleiten. Du wirst dich gewiss recht wohl dort befinden. Dieser Brief erfüllte Elizas Herz mit Betrübnis. aber zugleich auch mit Freude über Janes endliche Erkenntnis des Unwerts ihrer vermeintlichen Freundin. Von Bingley hoffte und erwartete sie nichts mehr. Ja, sie wünschte selbst eine Erneuerung seiner Aufmerksamkeiten nicht mehr. Ihr Glaube an seine Vortrefflichkeit hatte einen bedeutenden Stoß erlitten. Sie konnte seinen Charakter nicht mehr achten und sah seine bevorstehende Verbindung mit Miss Darcy, ein Gedenk Wickhams Schilderung dieser jungen Dame, für eine wohlverdiente Strafe an. Unterdessen hatte Mrs. Gardiner nicht versäumt, Eliza an das Versprechen, ihr Nachricht über Wickhams ferneres Benehmen zu geben, zu erinnern, und die Nichte konnte der Tante befriedigend darauf antworten. Seine anscheinende Vorliebe für Eliza war vorüber. Er zollte seine zarten Aufmerksamkeiten einer anderen. Sie hatte sich ihre Unbefangenheit insoweit zu erhalten gewusst, um diesen Wechsel zu bemerken und ihn ihrer Tante ohne Schmerz melden zu können. Ihr Herz war nur leicht berührt gewesen, und ihre Eitelkeit flüsterte ihr zu, dass sie unstreitig von ihm erwählt worden wäre, wenn sie Vermögen besessen. Eine unerwartete Erbschaft von 10.000 Pfund war der hauptsächlichste Reiz derjenigen jungen Dame, welcher er jetzt sein Herz zugewendet. Doch zeigte sich Elizabeth bei diesem Fall weniger hellsehend als bei Charlotte und verzieh ihm den Wunsch, sich durch diese Verbindung einige Unabhängigkeit zu sichern, großmütig. Nichts konnte natürlicher sein. In der festen Überzeugung, dass ihm dieser Entschluss hinsichtlich seiner Vorliebe für sie schwer geworden, war sie sogar imstande, die Wahl vernünftig zu finden und ihm von Herzen Glück dazu zu wünschen. Nachdem sie ihrer Tante alles dieses mitgeteilt, fuhr sie fort: »Ich bin fest überzeugt, ihn nicht wahrhaft geliebt zu haben. Denn wäre dies der Fall gewesen, würde ich jetzt seinen Namen nicht mit Ruhe aussprechen hören und ihm nicht alles Gute wünschen können. Aber mein Gefühl für ihn ist nicht allein herzlich geblieben. Auch Miss King wird mit unparteiischen Blicken von mir beurteilt und für ein harmloses, gutmütiges Geschöpf erklärt, gegen welches ich keinen Groll hege. Kitty und Lydia nehmen sich die Sache mehr zu Herzen als ich. Sie sind noch zu jung und unerfahren in der Welt, um es zu begreifen, dass die hübschen und liebenswürdigen jungen Männer, wenn sie leben wollen, ebenso gut auf Vermögen Rücksicht nehmen müssen als die hässlichen und unliebenswürdigen.« Ohne merkwürdige Ereignisse und besondere Vorfälle, nur durch Besuche und kleine Feste in Meryton und Longbourn unterbrochen, waren die Monate Januar und Februar verstrichen und der März herangekommen, welcher Zeitpunkt für Elizas Reise nach Hunsford bestimmt war. Sie hatte anfänglich zwar nicht ernstlich an deren Ausführung gedacht, als sie aber gehört, dass Charlotte die Idee mit großer Beharrlichkeit festhielt und sich durch ihre Weigerung sehr gekränkt fühlen würde, eingewilligt. Die Entbehrung der Freundin hatte den Wunsch, sie wiederzusehen, in ihr erregt und die längere Abwesenheit Mr. Collins' Unerträglichkeit etwas gemildert. Überdies gewährte die Reise eine kleine Abwechslung und sie sehnte sich, die Gesellschaft der stets verstimmten, ewig klagenden Mutter sowie der törichten Schwestern auf einige Zeit mit einer anderen zu vertauschen. Nebenbei stand ihr die große Freude, Jane auf der Durchreise in London zu sehen, bevor, und je näher der Zeitpunkt heranrückte, desto mehr wuchs ihre Sehnsucht. Nur der Gedanke an den zurückbleibenden Vater trübte ihre Freude. Sie wusste, dass er sie schmerzlich vermissen würde, und wirklich tat ihm der Abschied so weh, dass er sie aufforderte, ihm zu schreiben und ihr zu antworten versprach. Der Abschied von Wickham war ihrerseits ganz freundschaftlich, von seiner Seite noch etwas mehr. Seine gegenwärtige Huldigung ließ ihn nicht vergessen, dass Elizabeth die erste gewesen, die seine Aufmerksamkeit erregt, die ihm ein williges Ohr geliehen und Mitleid geschenkt, der er gehuldigt. Und die Art, wie er ihr Lebewohl sagte, ihr viel Glück und Freude wünschte, sie auf Lady Catherine de Bourgh und alles, was sie in Rosings finden würde, aufmerksam machte, überzeugte sie, dass er immer noch ein warmes Interesse an ihrem Schicksal nehme. So schied sie von ihm in dem festen Glauben, dass er, verheiratet oder unverheiratet, in ihren Augen stets das Muster eines liebenswürdigen, angenehmen Mannes bleiben würde. Früh am anderen Morgen trat sie die Reise in Gesellschaft Sir Williams und seiner Tochter Mary an, eines gutmütigen, aber ihrem Vater hinsichtlich der Geistesarmut sehr ähnlichen Mädchens, deren Unterhaltung keine größere Wirkung als das Gerassel des Wagens auf sie hervorbrachte. So sehr Elizabeth eine absurde Konversation zu würdigen und sich daran zu ergötzen verstand, so kannte sie Sir William und alles, was er zu sagen hatte, doch zu genau, um etwas Neues, noch nicht Gehörtes in dieser Art erwarten zu können. Die näheren Details seiner Vorstellung in St. James sowie seiner Erhebung in den Ritterstand wusste sie auswendig, und der enge Raum im Wagen gestattete ihm nicht, seine unermüdliche Höflichkeit in ihrer ganzen Ausdehnung zu zeigen. Schon gegen Mittag erreichten sie London und fanden Jane, die ihre Ankunft an einem unteren Fenster erwartet hatte, zu ihrem Empfang bereit. Elizabeth blickte ihr nach der ersten herzlichen Begrüßung forschend ins Gesicht und freute sich ihres heiteren, blühenden Aussehens. Auf der Treppe begegnete ihnen ein Trupp rotwangiger Knaben und Mädchen, deren Neugier, die andere Cousine zu sehen, sie nicht länger im Zimmer geduldet hatte. Freude erfüllte das ganze Haus. Der Tag verstrich wie ein glücklicher Augenblick. Der Rest des Morgens ward Geschäften und Einkäufen gewidmet, der Abend dem Theater. Erst spät gelang es Eliza, zu einer ruhigen Unterredung mit ihrer Tante zu gelangen, deren Hauptgegenstand Jane war. Sie erfuhr zu ihrer Betrübnis, dass die Schwester trotz aller Anstrengung, die vorige Seelen- und Gemütsruhe wieder zu erlangen, dennoch oft sehr niedergeschlagen und nicht immer gleich heiter sei. Doch tröstete sie Mrs. Gardiner mit der Versicherung, dass auch diese kleine Ungleichheit sich bald wieder verlieren und die frühere Unbefangenheit in ihr Herz zurückkehren würde, indem sie hierzu schon den ersten großen Schritt getan und den Umgang mit Bingleys aufgehoben habe. Hierauf neckte die mutwillige Tante ihre Nichte über Wickhams plötzliche Entweichung und wünschte ihr Glück, diesen Verlust so heldenmütig ertragen zu haben. »Doch sage mir nur«, fuhr sie fort, »in welcher Art Miss King ist. Es sollte mir in der Tat sehr leid tun, unserem Freund bloß merkantilische Absichten zutrauen zu müssen.« Als sie vorige Weihnachten bei uns in Longbourn waren, beunruhigte sie der Gedanke, dass er mich heiraten könnte, welches Unternehmen sie für unvernünftig erklärten, weil ich arm bin. Und nun nennen sie ihn merkantilisch, weil er sich um ein Mädchen bemüht, das 10.000 Pfund besitzt. Ist das nicht ungerecht? Ich will ja nur wissen, welche Vorzüge Miss King außer ihren 10.000 Pfund besitzt. Sie ist ein gutes, harmloses Geschöpf, das keinem Menschen etwas zuleide tut. Und er zeichnete sie nicht eher aus, bis sie durch ihres Großvaters Tod in den Besitz dieses Vermögens gelangte? Weshalb hätte er es auch früher tun sollen? Wenn ihm nicht gestattet wurde, sich ernstlich um mich zu bewerben, weil ich arm war, sehe ich auch nicht ein, weshalb er nötig gehabt, sich um Miss King zu bemühen, solange sie ebenfalls nichts hatte. Aber sich ihr sogleich nach einem solchen Vorfall huldigend zu nähern, erscheint mir doch etwas unzart. Ein Mann in schlechten Vermögensumständen hat nicht so viel Zeit, alle jenen kleinen, eleganten Dekorums zu beobachten, die von wohlhabenden Männern geheischt werden. Und wenn Miss King keinen Anstoß daran genommen, warum sollten wir es tun? Ihr Nichtachten dieses Umstandes rechtfertigt ihn nicht. Es beweist höchstens ihren Mangel an Gefühl und Verstand. Erklären Sie sich die Sache, wie Sie Lust haben, liebste Tante. Meinetwegen mögen Sie ihn merkantilisch und Sie einfältig nennen. Nein, Lizzie, so streng will ich nicht urteilen. Im Gegenteil sollte es mir sehr leid tun, schlecht von einem jungen Mann denken zu müssen, der so lange in Derbyshire gelebt hat. Wenn das sein größter Vorzug ist, bedauere ich ihn sehr. Ich habe eine äußerst geringe Meinung, sowohl von den jungen Männern aus Derbyshire als auch von ihren in Herefordshire lebenden Freunden. Dem Himmel sei gedankt, dass ich morgen einem Mann entgegengehe, der auch keine einzige angenehme Eigenschaft besitzt und sich weder durch äußere noch durch innere Vorzüge auszeichnet. Dumme Männer sind die einzigen, deren Bekanntschaft sich im Leben noch der Mühe verlohnt. Lizzie, nimm dich in Acht. Diese bittere Äußerung macht dich verdächtig. Sie zeugt von getäuschter Erwartung. Elizabeth widerlegte Mrs. Gardiners Verdacht durch ein herzliches Lachen, und somit schloss die Unterhaltung. Am selben Abend stand ihr noch die unerwartete Freude bevor, die Einladung zu erhalten, Onkel und Tante nächsten Sommer auf einer Reise zu begleiten. Wie weit sich dieselbe erstrecken sollte, war noch nicht bestimmt, jedoch ging der Plan bis zu den nördlich gelegenen Landseen. »Geliebteste Tante«, rief Elizabeth voll Entzücken, Welch eine Aussicht auf Seligkeit und Wonne! Sie erfüllt mich mit neuem Leben und neuer Kraft. Fahre hin, getäuschte Hoffnung, trüber Sinn! Was sind die Männer im Vergleich mit Berg und Fels? Wie viele schöne, reiche Stunden stehen mir bevor? Wie wollen wir genießen und einsammeln? Nicht nur oberflächlich sehen und hören, wie es die meisten Reisenden tun. Und wenn wir dann glücklich zurückgekehrt sind mit einem reichen Schatz der Erinnerung, Seen, Berge, Täler und Flüsse noch klar und deutlich vor unserer Fantasie, dann wollen wir all denen, die uns nur im Geiste begleiten konnten, ein treues Bild der genossenen Herrlichkeiten entwerfen.